want to speak this morning about our Heavenly Father. Ich möchte heute Morgen über unseren himmlischen Vater sprechen. And I received a couple times this week this amazing video. Und ein paar Mal habe ich diese Woche ein wunderbares Video bekommen. You want to turn that back light off a little bit. And how many people have seen that video on Laminin? It's called Laminin. Wer hat dieses Video gesehen über Laminin? Just about three or four. Okay. Also nur drei oder vier. This speaker is his name is Louis Giglio. Und dieser Sprecher, sein Name ist Louis Giglio. Just play 4 minutes of one of his messages. Und ich würde gern 4 Minuten einer seiner Botschaften zeigen. In 1997 he started a movement or a let's say he started some conferences called the Passion Conferences. 1997 hat er mit einer Konferenz begonnen, die Konferenz der Leidenschaft. For thousands of young people throughout America. Und das geht also seitdem so weiter mit diesen Konferenzen. Das war für tausende junge Menschen in Amerika. And und die haben wirklich ganz große Stadien und so weiter gemietet. Matt Redman und Chris Tomlin und all the big stars in Christianity. Matt Redman und also andere ganz große Sprecher, Stars sozusagen im Christentum hat er eingeladen. And they would do their concerts and und die sind gekommen, kamen, haben ihre Konzerte gespielt. Having passion for God. Und es ging alles darum, eine Leidenschaft, eine Begeisterung für Gott zu haben. To bring a nationwide revival among the young people. Um eine landesweite Erweckung unter jungen Menschen zu bewirken. And he tells a story about, and I'm just going to tell you the story so it's translated. Und er erzählt eine Geschichte und ich erwähne sie kurz, damit es dann die Because Übersetzung you won't habt. Understand the video if I start it from the beginning. Denn wenn man das Video von Anfang an you sonst versteht ihr es nicht. Yes, so I'll just tell you some of the video and then we'll just play the end of the video. Und das Ende des Videos möchte ich euch dann gerne zeigen. But he talks about Psalm 33. Spricht über den Psalm 34. How the Lord says that we are fearfully and wonderfully made. Dass wie der Herr sagt, dass wir wunderbar gemacht sind. And that he knows us. Und dass er uns kennt. That he formed us. Dass er uns geformt hat. And then he talks about the universe. Und dann spricht er auch über das Universum. And in one version it says that he breathed the stars into existence. Und eine Übersetzung übersetzt es, dass die Sterne in Existenz geatmet wurden. Because the word host is stars, so sometimes you don't understand what he's talking about. Denn manchmal heißt es eben das Heer der Sterne und man weiß nicht genau, wovon er spricht. But it says that God breathed the stars into existence. Aber es heißt eben, dass Gott sozusagen die Sterne in ihre Existenz gehaucht hat. This is how huge and powerful Almighty God is. Das ist eben so groß und so stark ist der allmächtige Gott. I mean, he just breathed. He just decided, here it goes, ready? Er hat sich einfach entschieden, jetzt geht's los und and the stars existed. Und Sterne entstanden. This is our dad. Und das ist unser Vater. This is our father. Unser Vater. This is the one who sent Jesus to come and save us. Der Jesus geschickt hat, um uns zu erretten. So we could be his children. Damit wir seine Kinder sein the können. The God who blew into existence the universe wants children. Der Gott, der dieses Universum geschaffen hat, möchte Kinder. And it goes on to say how the eyes of the Lord go to and fro across the earth. Und in der Predigt spricht er davon, wie die Augen des Herrn über den Erdkreis and he sees those who fear him. Und er sieht die ihn fürchten. And then Louis goes on to talk about how meeting this one man. Und dann spricht er davon, wie er diesen einen Mann trifft. After one of the concerts. Nach einem dieser Konzerte. And he was this molecule scientist. Und das war dieser Molekularbiologe. And he was asking. Molekularwissenschaftler. Yeah, he was asking Louis, what are you going to talk about in the future? Und er fragt ihn, Louis, worüber wirst du in der Zukunft sprechen? Was werden deine Themen sein? Like the glory of God and creation. Und er sprach dann davon, es ging wird um die Herrlichkeit Gottes gehen, um die Schöpfung. And he says, tell the people about Laminin. Und dann hat der Mann gesagt, erzähl den Leuten von Laminin. So Louis says, what's Laminin? Und er sagt, was ist Laminin? He says, go to Google and you'll see what Laminin is. Google es einmal und dann wirst du schon sehen, was das ist. And so he did. Und so hat das gemacht. You would be surprised what he found. Und ihr werdet überrascht sein, was da gefunden hat. So we'll pick up the video right about there. Und genau da wollen wir mit diesem 4 Minuten Video starten. Before we start the video. Aber bevor wir anfangen. He mentions a couple of words that you won't understand. Erwähnt er ein paar Worte, die ihr vielleicht nicht verstehen werdet. And it's laminin is a protein molecule. Also Laminon ist ein Protein. Molecule. Ein Proteinmolekül. It's the adhesive molecule of our body. Es ist das Molekül, das unseren Körper zusammenhält. It holds the whole body together. Der ganze Körper wird dadurch zusammengehalten. Like when they were building the stairs, they put this iron in the stairs, remember? Also wie diese Stiegen gemacht wurden, gegossen wurden, da wurde so Eisen in die Stiege in hineingelegt. In the cellar, they put iron inside the concrete. Und auch in den Estrich im Keller wurde ein Eisengitter eingelegt. Laminin is the protein molecule that holds our entire body together. Und dieses Laminon ist eben auch dieses Protein, dieses Eiweißmolekül, das unseren Körper zusammenhält. There's 60,000 different kinds of protein molecules. Es gibt 60,000 verschiedene solcher Eiweißmoleküle in our bodies. In unseren Körper. But laminin is the one. Aber Laminon ist das eine, that holds everything together. Das alles zusammen oder bindet. And this is what it says in Colossians 1. Und das ist das, was auch in Kolosser 1 steht. That Jesus holds everything together. Also wie dass Jesus alles zusammenhält. So let's just watch the video and you'll see the Schauen wir uns einfach dieses Video an und ihr werdet schon sehen, was ich meine. This is halfway through. Oh man, your left hook is laminin. And I'm totally blank on laminin. He goes, "Louis, it's a cell adhesion molecule. Protein molecule? Do you know about proteins?" I'm like, "No." He said, "Louis, cells organize into certain molecular structures, and that determines what protein there are. There are between 10 and 60,000 proteins in the human body. We don't even know how many proteins are in the human body. But one of them is a cell adhesion molecule. It's organized into this certain structure, and that tells the cell what its job is in the body. And this one is a cell adhesion molecule." And I'm like, "All right." He said, "No, Louis, it's like the rebar of the human body. The steel they put in the concrete when they lay the foundations of things, it's that stuff. It's holding your membranes together. It's the glue of the human body, Louis. It's laminin. You got to tell them about laminin." And I'm like, "I promise you, I'm going home and tell them about laminin. And I'm sure when I do, revival is going to sweep across the church and probably around the world when I tell them." He said, no. "You got to see laminin." "Okay, let's see it." He said, no, "You need to go look it up online. You need to go Google laminin." I don't even know how to spell laminin. Takes his card out, he writes on the back, L-A-M-I-N-I-N. I'm like, "Okay, I cannot wait to get to my computer and get on Google, click on images, type in laminin," and I'm waiting, and these little thumbnails come up on the screen, and I'm like, "Wow. That's laminin, the cell adhesion molecule. Woo!" I am so excited. I am beside myself. I cannot believe what I'm seeing. I love laminin. I'm so fired up. You should see laminin, I guess. That's the thing, right? Okay. Here is a scientific diagram of the laminin cell adhesion molecule that's holding your body together right now. Okay, this is what I found right here. No, come on, that's crazy. That's just crazy. I just can't believe it. I emailed that guy back so fast, I'm like, wow, what in the world? He said, "You want to see an actual laminin molecule?" I'm like, "Oh no, man, the diagram was cool for me. I'm happy with that. Don't bother sending anything else." I'm like, "Yes!" And he sends me this image, an electron microscopic image of an actual laminin protein molecule. It looks just like this. How crazy is that? That the stuff that holds our bodies together, that's holding the lining of your organs together, holding your skin on, is in the perfect shape of the cross of our Lord Jesus Christ. And immediately I'm thinking about the words of Paul in Colossians 1, you know this beautiful passage where Paul's talking about the supremacy of Christ and the sufficiency of Christ. He says, for by Him, talking about Jesus Christ, all things have been created, things in heaven and things on earth. All things were created by Jesus and for Jesus. But then the next verse goes on to say this. It's crazy. And He, Jesus, is before all things. And in Him, that is, in Jesus Christ, all things hold together. It's right. It's right there. I'm like, of course they do. Of course they do. Everything holds together in Jesus Christ. And He goes on at the end of this paragraph, and He just tells the story of grace. He says, for God was pleased to have all His fullness dwell in Christ, and through Christ to reconcile to Himself all things by making peace through His blood shed on a cross. That's pretty awesome, isn't it? Ziemlich unglaublich, oder? When we get to heaven and God begins to show us all the secrets. Wenn wir im Himmel sind und Gott anfängt uns alle Geheimnisse zu offenbaren. Even revelations to scientists that were available. Alle Dinge, die auf ihn hingewiesen haben. Now this is from an encyclopedia. Das ist aus einer Enzyklopädie. It's an image of the core of a whirlpool galaxy M51. This is a what they call it a death hole or a black hole. Also das ist ein Bild aus einem schwarzen Loch. Yeah, this is a giant black hole in the center of the galaxy. Und das ist im Zentrum dieser Galaxie M51. And it was taken by the Hubble Space Telescope. Und das Hubble Teleskop hat das aufgenommen. And this is the image that came. Und das ist das Bild, das das Teleskop zurückgeschickt hat. Is that wild or what? Verrückt, oder? Do you think that the cross of Jesus means something to God the Father? Glaubt ihr, dass das Kreuz Jesu für Gott den Vater eine Bedeutung hat? Es bedeutet alles für ihn. In Acts chapter 2, Jesus was crucified. In Apostelgeschichte 2, also Jesus wurde gekreuzigt. By the predetermined counsel of God. Da steht, dass Jesus durch den vorherbestimmenden Ratschluss Gottes gekreuzigt wurde. Even before the galaxies existed. Bevor die Galaxien noch existiert. Before this universe was breathed into existence. Bevor dieses Universum in die Existenz gehaucht wurde. It was already determined by God that Jesus would come and die for us. War schon vorherbestimmt, dass Jesus kommt und für uns sterben würde. It was agreed on within the Trinity. Man kam sich übereins in der Dreieinigkeit. And God has showed us signs in the body. Und Gott hat uns dafür Zeichen und Hinweise gegeben in unserem Körper, in the universe, im Universum. But 2000 years ago on Calvary. Aber auch vor 2000 Jahren auf Golgatha. Jesus died on that cross. Als Jesus an diesem Kreuz starb. The greatest gift that we have from God is our salvation. Das größte Geschenk, das wir von Gott haben, ist unsere Errettung. If He saved us from eternal separation from Him. Wenn er uns errettet hat vor einer ewigen Trennung von ihm. And let's say he saved us from eternal judgment. Und wir könnten auch sagen, vor einem ewigen Gericht. And then he just kind of put us on a planet somewhere for eternity. Und dann würde er uns da irgendwo auf einen Planeten setzen, bis in alle Ewigkeit. Said, bye bye. Und gesagt hätte, tschüss. You know what? Like I saved you, but that's enough. Ich habe dich errettet, erlöst, aber das ist jetzt genug. Be happy, you're immortal, everything's fine. Sei einfach glücklich, du bist jetzt unsterblich. You don't have to die. Alles wird gut sein, you don't even du musst nicht have to mehr sterben. To survive. You're just gonna, you'll be all right. Du just musst auch nicht mehr essen, um zu überleben. Du be happy. Freu dich einfach nur. That would be one thing. Das wäre eine Sache. But he gives us the second gift. Aber er gibt uns dieses zweite Geschenk. His presence. Seine Anwesenheit. And he gives us that presence now. Und er gibt uns seine Anwesenheit jetzt schon. In Psalm 16 it says in his presence there's fullness of joy. In Psalm 16 heißt es, dass in seiner Gegenwart die Fülle der Freude ist. Like the ultimate happiness that can be grasped. Also die höchste Freude, die man sich nur vorstellen kann, is in the presence of God. Liegt in der Gegenwart, in der Anwesenheit Gottes. Last week we talked about divine appointments. Letzte Woche haben wir gesprochen über so göttliche Verabredungen. And how God will lead us to people. Und wie Gott uns zu anderen Menschen hinführt. How God led Philip to this Ethiopian eunuch. Gott in der Apostelgeschichte diesen Philippus zu diesem Äthiopier geführt hat. It was a divine appointment. Das war eine göttliche Verabredung. But the greatest divine appointment that we can have. Aber diese größte göttliche Verabredung, die wir haben können, is spending time with our heavenly Father. Ist, wenn wir Zeit mit unserem himmlischen Vater verbringen. If you turn to Matthew chapter 6, I'll read a couple of verses. Und wenn ihr mitlesen wollt in Matthäus Kapitel 6, werde ich ein paar Verse vorlesen. This week I had three more divine appointments. Diese Woche hatte ich noch drei so göttliche Verabredungen. Three more. How many people had a divine appointment this week? Raise your hand. Wie viele hatten so göttliche real high. Put it real vorbereitete high. Yeah, Treffen? Yeah, yeah. Okay. I had three this week. Diese Woche waren es drei bei mir. Cody had to go to the bathroom and I thought, okay, let's go. Okay, Cody musste wieder mal raus. Ich dachte, okay, gehen and it wir. Seems every time there's a divine appointment, Cody has to go to the bathroom. Und es, jedes Mal, wenn Gott irgendwas vorhat, muss Cody aufs Klo. It seems like God is telling me, you know, your dog can hear my voice better than you can. So als ob Gott mir sagen würde, dein Hund hört meine Stimme besser als du. And it seems like we're a team, so when Cody has to go out, I say, let's go. It's a divine appointment. So als ob wir ein Team wären und wenn Cody muss, sage ich, okay, gehen wir. Gott so hat I'm vor. Sitting on the bench outside the house. Und so sitze ich auf der Bank vor. This guy's cleaning the floors inside. Und da ist dieser Mann und der wischt die Fußböden im Gebäude. And I think I'm reading something. Und ich glaube, ich habe da gerade etwas gelesen. And then I hear the guy inside say in English. Und dann höre ich den Mann drinnen etwas auf Englisch sagen. Hey, your dog is attacking my broom. Hey, dein Hund attackiert hier meinen Besen. And I just said, Cody, no. Und ich sagte, Cody, nein. And Cody comes back out. Und der Cody kommt wieder raus. This guy comes out. Und dann folgt ihm dieser Mann. And he says, he is an obedient dog. Und er sagt, hey, das ist ein sehr folgsamer Hund. Wow. And I said, where do you come from? Und ich sage, woher kommen Sie? I come from Bosnia. Ich komme aus Bosnien. I said, really, my grandfather is from Bosnia. Sie wirklich, mein Großvater war aus Bosnien. A couple sentences later, where do you come from? Und ein paar Sätze später, woher kommen Sie? Ich komme aus den USA. What do you do here? Was machen Sie hier? I work with a great church. Ich arbeite mit einer großartigen Gemeinde. A few sentences later, I was asking him where he would go if he died. Oh, und drei Sätze später habe ich ihn gefragt, wo er hingehen würde, falls er sterben müsste. I'm getting in the door so fast these days. It's incredible. Komme so schnell in diese Tür rein heutzutage. Es ist unglaublich. There's a guy walking down the street and he says to my dog, "Hey, bud." Und war ein Mann auf der Straße und er sagt zu meinem Hund, "Hey, bud." And I thought, that's an American. Hey Kumpel und so next time he walked by and he said, "Hey, bud." I said, "Where are you from?" Und das nächste Mal, als er das wieder sagt, jetzt habe ich ihn gefragt, woher kommen Sie? He says, "I'm from Oregon." Ich komme aus Oregon. I said, "What do you do here?" Was machen Sie he hier? He says, "I'm the coach of the Viking football team, American football team." Ich bin der Trainer des Viking Fußballteams hier in Wien. They won the European champion four times. Viermal sind sie Europameister geworden. He lives right next door to me. Und der wohnt gleich nebenan. Now we're friends. Und jetzt sind wir befreundet. Last night I was walking out with Cody down the street. Und gestern war ich mit Cody unterwegs. And there's these two ladies on a balcony. Und da sind diese zwei Damen am Balkon. And they have a dog. Und die haben auch einen Hund. And I said to Cody, "Look at the dog." Und ich sag, Cody, schau mal, da oben ist auch ein Hund. And he looked up and he's like, so we kept walking. We went around for about 45 minutes. Und wir gingen weiter. Ungefähr eine Dreiviertelstunde dauerte unsere Runde. And we came back. Und als wir zurückkamen, sitzen die immer noch da oben. And I said, "Cody, look." Und ich sag, Cody, schau. Look. And he's looking. They said, "Oh, our dog is he's sleeping." Und sie sagen dann, naja, unser Hund, er schläft gerade. And they said to me, "You speak English. Where are you from?" Und sie fragen mich, sie sprechen Englisch. Woher kommen Sie? I said, "From the States." Ich sag, aus den USA. We started talking. Und so kamen wir ins Gespräch. I was in the door so quickly, und ich war so schnell in der Tür. And I was telling them all about salvation from the street to the balcony. Ich habe ihnen über die Errettung erzählt, also von der Straße zum Balkon for hinauf. A half an hour, eine halbe Stunde lang. For a half an hour, telling them how to receive Christ. 30 Minuten habe ich ihnen erzählt, wie man Jesus and annimmt. Asking them what they believe, and it was unbelievable. I thought, this is unbelievable. Und habe sie gefragt, woran sie glauben. Es war unglaublich. I want to live the rest of my life like that. Und wirklich für den Rest meines Lebens möchte ich so leben. I when I was a Christian, I learned early. Als ich Christ wurde, habe ich sehr früh gelernt, that Proverbs 14:21 is a reality. Dass Sprüche 14:21 wahr ist. There's one that scatters his money away. Es gibt einen, der sein Geld verstreut. And he increases. Und er nimmt zu. And there's one who holds his money. Und es gibt einen, der zurückhält. And he's always lacking money. Und der hat immer zu wenig. I learned early that God is in charge of the economy. Ich habe sehr früh gelernt, dass Gott sich um wirtschaftliche Dinge and that kümmert. If I'm generous, und dass dass wenn ich großzügig bin, always comes back to me more than abundantly. Dass es immer wieder zu mir zurückkommt, und zwar also im Überfluss. But it's always a struggle and it's always a step of faith. Aber es ist immer ein Kampf und es ist immer ein Schritt des Glaubens, das zu tun. To take more and give it away. Also mehr in die Hand zu nehmen und es abzugeben. To give my tithe, it's always a step of faith. Es ist immer ein Schritt des Glaubens, den Zehnten zu always geben. A pinch, always a pinch. Und es ist immer so ein Zicken. It always like, ooh, that hurt. But, okay. Es ist immer ein bisschen weh. But at least I don't have to die on a cross. You know? Aber wenigstens muss ich nicht am Kreuz sterben. That 200 Euro just, that hurt. Also die 200 Euro haben es weh getan. But you know, but I'm going to honor God. Aber ich werde Gott die Ehre geben. And to be generous and to say, I cannot outgive God. Und mir auch immer wieder sage, dass ich also nicht mehr geben kann, als Gott gibt. Many of us have learned that. Und viele von uns haben das schon and many erfahren. Of us have not learned that. Und viele von uns haben das auch noch nicht gelernt. We will live our whole life on this earth and never experience the abundance of God. Sie werden ihr ganzes Leben verbringen, ohne zu erleben, dass Gott die Fülle hat. In our finances. Und gibt. That God in finanzieller Hinsicht zum more Beispiel, than abundantly supply. Dass Gott mehr als reichlich auch zur Verfügung there's stellt. Business people that God is calling, es gibt Geschäftsleute, die Gott beruft, to make a lot of money for his kingdom. Um viel Geld zu verdienen für sein Reich. But he can't trust them because they're stingy. Aber Gott kann ihnen nicht vertrauen, weil sie geizig sind. And there's business people who understand the principle. Und dann gibt's Geschäftsleute, die das Prinzip verstehen. That God gives, dass Gott etwas gibt, so we can give more. Damit wir auch mehr geben können. I understand that principle. Und ich verstehe dieses Prinzip. There's another principle I want to talk about today. Und es gibt noch ein anderes Prinzip, über das ich sprechen möchte. It's the same principle, but with a different issue. Es ist das gleiche Prinzip, nur mit einer anderen Sache. It's with our time. Es geht um unsere Zeit. It's habit one from our discipleship series. Und aus unserer Jüngerschaftsserie war das die Gewohnheit Nummer 1. It's making time for God. Es bedeutet, sich Zeit zu schaffen für Gott. Every day. Täglich. Now, you can't believe how busy I am all week. Ihr könnt euch schwer vorstellen, wie beschäftigt ich bin die Woche. So I went to visit somebody the other night and they said, you know, I got a great movie that you should see. Ein paar Tagen war ich bei jemandem und er hat gesagt, ich habe einen großartigen Film, den du dir anschauen solltest. So we took it. Und so haben wir den Film mitgenommen. And as we had it, I thought to myself, when? Und ich habe mir gedacht, wann soll ich den anschauen? Can't do it Monday night. Nein, Montagabend geht es nicht. Can't do it Tuesday night. Dienstag geht es auch nicht. Can't do it Wednesday night. Mittwoch auch can't nicht. See it Thursday night. Freitag ist besetzt. Can't see it Friday night. Freitag auch can't nicht. Can't see it Saturday night. Samstag auch nicht. Maybe late on Sunday night, about 11 o'clock. Vielleicht spät am Sonntag, so um 11. And I'm faced as the church grows. Und wenn die Gemeinde so wächst, da sehe ich faced mich, with a very busy life with all good things. Sehe ich mich mit einem sehr beschäftigten Leben mit lauter guten Dingen. And I start to get really tired. Und also ich werde sehr müde dabei. So I'm going to do something crazy. Und so werde ich etwas ganz Verrücktes tun. I made a 50th birthday commitment to God. Ich habe ein Versprechen zu meinem 50. Geburtstag Gott gegenüber abgelegt. To spend one hour, one unbroken hour a day with God. Dass ich eine nicht unterbrochene Stunde mit Gott verbringen werde. Nothing to do with preparing the sermon. Nichts, was mit Vorbereitung für eine Predigt zu tun hat. Just an unbroken hour of fellowship with my Father. Nur eine Stunde, die nicht unterbrochen wird mit meinem Vater. And I want to put God to the test. Und ich möchte Gott damit auch auf die Probe stellen. The same way he promised if we would scatter our finances to his will. Auf die gleiche Weise, wie er uns versprochen hat, dass wenn wir unsere finanziellen Mittel nach seinem Willen verwenden, that we would increase. Dass wir mehr bekommen würden. That if I would give him the strength of my day. Dass wenn ich ihm also wirklich die beste Zeit meines Tages schenke, in one hour of unbroken fellowship, eben in dieser einen Stunde, in his word, die ich im Wort verbringen möchte, prayer, oder in Gebet, walking or talking with him, oder ob ich gehe, also but in mit the ihm word, spreche, im Wort, that he would increase my time, dass er mir mehr Zeit schenkt. That suddenly I would realize that, you know what? There's a lot more time in a week than I thought. Dass ich irgendwann drauf komme, Moment mal, es gibt ja doch so viel mehr Zeit in einer Woche. Because God is a God of miracles. Weil Gott ein Gott der Wunder ist. He's a God that you cannot explain him. Er ist ein Gott, der sich nicht erklären lässt. When there was a storm and they were in the boat. Als sie da im Boot waren in diesem Sturm. And it says in one gospel that they were halfway across the Sea of Galilee. Und in einem Evangelium steht eben, dass sie schon die halbe Strecke über den See hinter sich hatten. In the next gospel it says as soon as the storm was calmed, they were at the shore. Und in einem anderen Evangelium heißt es, sobald der Sturm vorüber war, waren sie am anderen Ufer. Explain that. Erklärt mir das You're mal. In the middle of the Sea of Galilee. Man ist also auf diesem See Genezareth in der Mitte. Perishing. Und wir sterben, Gott hilf uns. Und dann wird's ruhig. Quack, quack. Everything's quiet. Alles ist ganz still. And there's the shore right there. Und da ist das Ufer. Peter, didn't you say we were in the middle? Petrus, waren wir nicht doch gerade mitten auf we dem were See? In the middle. Wir waren doch gerade. No, we're not. We were. Jetzt nicht we mehr, aber vorher we schon. Were in, ja. I'm telling you, we were in the middle. Ich sagte, wir waren in der Mitte des Sees. And now there's the shore. Und jetzt, da drüben ist das Ufer. We are dealing with an almighty God who can do anything. Wir haben es zu tun mit einem allmächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist. God could stop the service right now. Gott könnte diesen Gottesdienst anhalten. So we are all frozen. Also wir alle einfrieren. He could walk in our midst. Er kann durch unsere Mitte durchgehen. He could scratch your nose. Er könnte deine Nase kratzen. He could walk around and wiggle your ear. Oder an deinem Ohr zupfen. And he could just say, "Go ahead." Und dann sagt er, weiter geht's. We'd be like, back, and we didn't even know anything happened. Und wir haben nicht mal gemerkt, dass irgendwas los war. He could stop the whole solar system just like that. Er könnte das ganze Sonnensystem einfach so anhalten. And just be around. Und sich alles genau anschauen. He's not limited to time and space. Zeit und Raum sind für ihn keine Dimensionen, die ihn beschränken. He could do things that would blow our minds. Also er kann Dinge tun, die wir also unmöglich verstehen können. In Matthew chapter 6. Und in Matthäus Kapitel 6. This is one of my favorite verses in the Bible. Einer meiner Lieblingsverse der Bibel. And it starts in verse 5. Und er beginnt in Vers 5. And when you pray, do not be like the hypocrites. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. For they love to pray standing in the synagogues. Denn sie lieben es in den Synagogen. And on the street corners to be seen by men. Und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von Menschen gesehen werden. I tell you the truth. Wahrlich, ich sage euch. They have received their reward in full. Sie haben ihren Lohn dahin. But when you pray, wenn du aber betest, go into your room, close the door, so geh in deine Kammer und wenn du deine Türe geschlossen hast, and pray to your father who is unseen. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Think of those words. Close the door. Schließ deine Tür. I did this the other morning, just also, very consciously. Ich habe das vor ein paar Tagen gemacht, also ganz bewusst. Close the door. Habe ich die Tür zugemacht. And pray to your father. Und bete zu deinem Vater, who is unseen. You can't see him. Den man nicht sieht, der im Verborgenen ist. Then your father who sees what is done in secret, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, will reward you. Wird dir vergelten. I had a busy morning and I thought, you know what? Enough of this busy life. Ich hatte da einen sehr vollen Morgen und ich habe mir gedacht, genug jetzt von diesem ganzen dieser Geschäftigkeit. My time with God comes first from now on. Meine Zeit mit Gott soll jetzt wirklich an erster Stelle stehen. It is not getting pushed out of my schedule day after day. Ich lasse es nicht Tag für Tag aus dem Terminkalender I'm spending 10 minutes with God here, 5 minutes with God there, 10 minutes with God there, 15 minutes with God there, and 15 minutes with God there, and 3 minutes with God here. I want to give God one solid hour of my day. Ich möchte wirklich Gott eine Stunde meines Tages geben. Unbroken, uninterrupted. Und zwar ohne Unterbrechung. I'm not getting up for the phone. Und ich stehe auch nicht auf, wenn das Telefon läutet. I'm not getting up when something comes in the email. Oder wenn irgendwas übers E-Mail reinkommt. I'm only getting up if I really have to go to the bathroom. Nein, ich stehe vielleicht höchstens auf, wenn ich auf die Toilette muss. I want to spend time with my father. Ich möchte Zeit mit meinem Vater verbringen. So I took this time. Und so habe ich mir diese Zeit genommen. And it, you know, no, there was no lightning bolts or anything. It just seemed like. Und da gab es keine Blitze oder irgendetwas. I'm here. Also ich habe gesagt, ich bin hier. I'm reading your word. Ich lese in deinem Wort. I'm here. And I hope you're here. Hier bin ich und ich hoffe, du bist auch hier. I hope I'm not here alone, but I'm here. Ich hoffe, ich bin nicht alleine hier. And I hope I'm not making believe that you're here, but und ich hoffe, ich rede mir auch nicht ein, dass du da bist. You are big enough just to be here, and aber du bist ja groß genug, um wirklich da zu sein. That this is like spiritual. Und ich muss mir das nicht das irgendwie einreden, dass es eine, etwas But Geistliches ist. For the whole hour. Und eine Stunde werde ich jetzt hier sein. And I want it to be the joyfulest time of my day. Und ich möchte, dass das wirklich die schönste Zeit meines Tages ist. I want it to feel like punishment if I can't do it. Und ich möchte, dass diese Zeit so ist, dass es eine Strafe ist, wenn sie nicht stattfinden kann. I want to feel like I've been ripped off if someone takes that out of my day. Dass mir etwas geraubt wurde, wenn ich diese Stunde nicht habe. I want it to be the most relaxing, joyful time. That I have. Ich möchte, dass das wirklich die entspannteste und die freudigste Zeit right after meines Tages time, ist. I spent with the Lord. Und gleich nach dieser Zeit, die ich mit ihm verbrachte, and I keep a journal and take notes. Und ich führe so ein Tagebuch und mache mir da Notizen, I had this idea. Da hatte ich diese Idee. I don't feel like real spiritual right now. Ich fühle mich jetzt nicht besonders geistlich. I don't really feel like, you know, like this is like His presence or something. Ich fühle es nicht irgendwie seine Gegenwart irgendwie ganz I feel besonders. Like I'm just doing this by faith. Ich habe einfach nur den Eindruck, ich tue das jetzt im Glauben. I decided to do this and I would like you to try to do this week. Und so habe ich Folgendes probiert und ich möchte gerne, dass ihr das auch diese Woche probiert. I wrote a letter to myself. Ich habe mir selbst einen Brief geschrieben. From God. Einen Brief von Gott. I wrote myself a letter from my heavenly father. Ich habe mir selbst einen Brief von meinem himmlischen Vater geschrieben. And I wrote, Dear Rob. Und ich habe geschrieben, lieber Rob. And I wrote myself a letter that I wish that God would write me. Und ich habe mir selbst geschrieben, dass ich oder dass Gott sich wünscht, von mir einen Brief zu erhalten. I just wrote this, like, really amazing letter to myself. Und ich habe wirklich diesen unglaublichen Brief an mich selbst verfasst. Dear Rob. Lieber Rob, I'm always thinking about you, whatever. Ich denke immer an dich. I just wrote a letter that I wish I would get from God. Einen Brief, den ich mir von Gott wünsche. And I finished it and I signed it, your heavenly Father. Und ich habe ihn fertig geschrieben und unterschrieben, dein himmlischer Vater. I read it like 4 or 5 times since I wrote it. Und seitdem habe ich ihn circa 4 oder 5 Mal durchgelesen. The more I read it, und je öfter ich ihn lese, the more I'm convinced the Holy Spirit wrote it. Desto mehr bin ich davon überzeugt, dass der Heilige Geist ihn geschrieben hat. Brings tears to my eyes. Weil es mir Tränen in die Augen And treibt. I think, do I love myself more than God loves me? Und ich mir denke, liebe ich mich mehr, als Gott mich liebt? Try it this week. Take a piece of paper. Write yourself a letter from God. Probiert's mal aus. Schreibt euch selbst einen Brief von Gott. And then read it a few times. Und dann lest ihn ein paar Mal durch. I was watching The Passion in my quiet time also. Und ich habe mir auch den Film Die Passion just a few minutes. Angeschaut, nur immer so ein paar Minuten. The scourging and the crucifixion. Die Geißelung, auch die Kreuzigung. And I kept thinking. Und ich habe immer wieder gedacht. Are we really worth this much? Sind wir wirklich so viel wert? Did you have to really suffer this much because you're making me feel really bad? War es wirklich notwendig, so viel zu erleiden, denn das gibt like, mir ein echt schlechtes Gefühl, weil das einfach unfassbar ist. It doesn't end the beatings. Also diese Geißelung, diese Schläge, das hört einfach nicht auf. Ja. And if that's not enough, the crown of thorns. Und wenn das nicht genug ist, dann kommt noch die Dornenkrone obendrauf. And if that's not enough, carry the cross. Und wenn das noch nicht genug ist, dann trag and das Kreuz. And if that's not enough, beat him while he carries the cross. Und wenn das noch nicht reicht, dann schlagen wir noch während er and das Kreuz trägt. And if that's not enough, then crucify him after he carries the cross. Kreuzigen wir ihn, nachdem er das Kreuz getragen and hat. And leave him there for 6 hours. Und lassen ihn dort 6 Stunden lang hängen. And I'm thinking. Und ich denke mir so, it's too much. Das ist irgendwie zu viel. I can't be worth this much. Also ich kann nicht so viel wert sein. Making me feel bad. Und ich fühle mich einfach schlecht. And then I read 1 John chapter 3. Und dann habe ich ja 1. Johannes Kapitel 3 gelesen. Behold what manner of love the Father has given unto us. Seht, welche eine Liebe der Vater zu uns hat. That we should be called the children of God. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. And it does not yet appear what we shall be like. Und es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. You know, we think of ourselves in such an unworthy manner. Wir denken von uns selbst in so einer unwürdigen Art und Weise. And like I said earlier. Und wie ich schon früher erwähnt habe. We don't come to God. Wir kommen nicht zu Gott. Because somehow we have this picture that if we come to God, he's going to really be angry. Weil wir irgendwie dieses Gefühl haben, dass wenn wir uns ihm nahen, dass er irgendwie böses, also angefressen sein wird. I've been waiting for you to come to me, and I've got some things to say to you. Ich habe nur darauf gewartet, dass du kommst, und ich möchte dir gerne ein paar Dinge sagen. Read Luke 15. Lest einmal Lukas Kapitel 15. And let's be convinced that if we go to God, he'll be waiting there with affectionate, loving arms. Und erkennen wir, dass wenn wir zu Gott kommen, dass er dort warten wird auf uns mit offenen und mit liebenden Armen. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, and we finally see ourselves, und wir schließlich uns selbst sehen, in our glorified bodies, in unseren verherrlichten Körpern, and we look just like Jesus, und wir so aussehen wie we, Jesus, we shall be like him. Wir werden sein wie er, heißt es. Wow, we will think, what a price he paid to buy us. Und dann werden wir uns denken, was für einen Preis hat er doch bezahlt für uns. Und wenn er uns ansieht, says, how do you like yourself? Sagt, wie gefällst du dir selbst? I love myself. Wahnsinn, I liebe mich so selbst. Cool, I can't believe it. Ich bin so cool, ich kann es gar nicht fassen. Great. Und ich fühle mich großartig. No back aches, I feel like so strong. Keine Kreuzschmerzen mehr und ich fühle mich auch so me. Stark. I've never looked better. Schau mal, ich war noch nie besser aussehend. And then you see the scars in his hands. Und dann siehst du diese Wundmale in seinen Händen. It was worth saving you, huh? Und dann sagt er, es war wert, dich zu retten, oder? Thank you, Lord. Danke, Herr. Forever and ever and ever we'll say thank you. Bis in alle Ewigkeit werden wir Danke sagen. He sent Jesus, his greatest gift to us on the cross. Er sandte Jesus, sein größtes Geschenk, ans Kreuz. And with that he sends us his presence. Und damit schickt er uns auch seine Gegenwart. I have to go so the Holy Spirit will come. Ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. And he speaks to us. Und der spricht zu uns. And you know, it was just after this time alone with God. Und es war gleich nach dieser Zeit, die ich allein mit Gott where verbracht it didn't habe, feel like so super spiritual. Wo das nicht sich so super geistlich angefühlt hat. I had these divine appointments. Da hatte ich diese göttlichen Verabredungen and mit diesen thought, Leuten. Oh my goodness. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn. God has rewarded me. Gott hat mich jetzt belohnt. He really has. Er hat es wirklich getan. I would challenge you. Und ich möchte euch herausfordern. Maybe you don't have time for an hour right now. Vielleicht habt ihr nicht Zeit für eine ganze Stunde 15 jetzt. Minutes, 15 Minuten vielleicht minutes, oder 10 Minuten. Along with God, an unbroken 10 minutes. Einfach nur alleine mit Gott, so 10 Minuten, die nicht unterbrochen werden dürfen. A half an hour. Oder eine halbe Stunde. Let's pray. Wir wollen beten. Lord Jesus, Herr Jesus, when we consider everything you went through on the cross, wenn wir das alles betrachten, was du am Kreuz durchgemacht hast, we'll never grasp it. Dann werden wir das nie verstehen. When we get to heaven and see ourselves, we'll be so amazed. Und wenn wir im Himmel sind und uns selbst betrachten, dann werden wir so staunen für all die Dinge, die du getan hast. The world is so loud. Die Welt ist so laut. It's calling us every day. Und sie ruft uns jeden Tag. The flesh is so strong. Und das Fleisch ist auch so stark. It gives in so quickly. Es gibt so leicht nach. And suddenly we forget that you exist. Und plötzlich vergessen wir, dass du existierst. Until Sunday comes. Bis eben der Sonntag kommt. Lord, we pray. Herr, wir beten. For your presence in our life. Für deine Gegenwart in unserem Leben. That we would give you the best of our day. Dass wir das Beste unseres Tages dir zur Verfügung stellen. Knowing that you will reward us. Wissend, dass du uns belohnen wirst. You will show yourself strong in our lives. Dass du dich stark erweisen wirst in unserem Leben. That by faith we can scatter our time to you. Dass wir im Glauben unsere Zeit wirklich freizügig hergeben können für and dich. We will receive much in return. Weil wir viel zurückbekommen werden. Thank you for this day, Lord. Danke für diesen Tag heute, Herr. Bless our week, I pray. Segne die kommende Woche, das bitte ich. Bless our children. Segne unsere Kinder. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.